Oh, ich freue mich, dass ich Jesus einst darf sehen, an den ich glaube und den ich erfahren hab. Ob durch Freude oder Leid, ging er mit mir alle Zeit, darum freue ich mich auf die Herrlichkeit. Denn in dieser Zeit, wo jeder sicher gehen will, wo man düster in die Zukunft sieht, wo man voller Sorgen fragt, was morgen kommt, kann man da einst darf sehen, an den ich glaube und den ich erfahren hab. Ob durch Freude oder Leid, ging er mit mir alle Zeit, darum freue ich mich auf die Herrlichkeit. Ich auch, warum ich mich schon freuen kann, auch wenn ich ihn nicht gesehen hab. Denn die Dinge, die ich hier mit ihm erfahren hab, sagen mir, dass es ihn gibt und er mich liebt. Oh, ich Jesus einst darf sehen, an den ich glaube und den ich erfahren hab. Ob durch Freude oder Leid, ging er mit mir alle Zeit, darum freue ich mich auf die Herrlichkeit. Oh, ich freue mich auf die Herrlichkeit.